In der Sendereihe Science Fiction als Radiospiel, die von der Wissenschaftsredaktion des Süddeutschen Rundfunks betreut wird, hörten Sie Nach Null. Hermann Motschach schrieb es nach einer Kurzgeschichte des amerikanischen Autors Alfred Bester. Die Rolle der Linda wurde gesprochen von Susanne Beck. Die des Jim sprach Ulrich von Dobschütz. Ton und Schnitt Fritz Gortner und Brigitte Laukwitz. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.